Now you can go. We have only an hour, I think. Maybe hour and a half. So wir haben nur eine Stunde oder eineinhalb Stunden. I usually, when I teach, sometimes when I preach, I usually take like 5 hours in one session. Normalerweise, wenn ich lehre oder wenn ich predige, dann brauche ich 5 Stunden für eine Einheit. Forgive me for being so quick tonight. So bitte verzeiht mir, dass ich heute Abend so kurz sprechen werde. But I guess I have to be this quick. Aber ich muss eben so schnell sein. I'm so thrilled to be here. Ich bin so begeistert hier zu sein. Because of so many reasons. Aus verschiedenen Gründen. And during this weekend I'm going to share with you many of these reasons. Und während diesem Wochenende hindurch werde ich einige oder viele dieser Gründe euch mitteilen. But I don't know why I'm here still. Aber ich weiß immer noch nicht, warum ich hier bin. There's only one thing I know about me standing here right now. Es gibt nur eine Sache, von der ich weiß, warum ich, dass ich heute hier bin. That the Lord wants me to stand here. Der Herr möchte, dass ich heute hier vor euch stehe. That thing I know. I don't know why, though, but that thing I know. Ich weiß noch nicht, warum ich hier bin, aber ich weiß, dass ich hier sein soll. So I'd like to ask you for something in the very beginning of anything. Und ganz am Anfang möchte ich euch gleich um etwas bitten. And I'm going to ask you about something strange as a speaker. Und als Sprecher möchte ich euch um etwas sehr Eigenartiges bitten. I'm going to ask you to please don't listen to me. Please. Und ich möchte euch bitten, dass ihr nicht auf mich hört. I'm not joking. I mean, it sounds funny, like a joke, but I'm quite serious now. Ich weiß, das hört sich an wie ein Witz, aber es ist kein Witz. Ich bin wirklich ernst. Please. And if you would, please stop listening to people in the church. Bitte hört nicht auf mich und bitte hört auch forever. Auf Menschen in der Gemeinde zu hören. I mean, forever. Ein für alle Mal. I mean, forever. Ein für alle Mal. Stop it. Hört auf damit. The first step into idolatry is to listening, to start listening to the people in the church. Der erste Schritt hin zum Götzendienst in der Gemeinde ist, dass wir beginnen, auf Menschen zu hören innerhalb der This Gemeinde. Is how you start worshiping the creatures instead of God. So beginnen wir, die Schöpfung zu ehren anstatt den Schöpfer. Right? One of the most important sentences in the Old Testament, actually. This is not even the New Testament. In the Old Testament. Einer der wichtigsten Sätze im Alten Testament, nicht mal im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Is Shema Israel. Ist Shema Israel. Which means, listen, Israel, the nation, the people of Israel, listen. Das bedeutet, hört, Volk Israel, hört. But listen to whom? Aber hört auf wen? Listen to me, Adonai Elohim. Hört auf mich, Adonai Elohim. Not to my servants. Nicht auf meine Diener. No, listen to me through them whenever they say my words. Hört auf mich, der durch die Diener spricht, wann immer sie meine Worte sprechen. And only when they say my words, not just in my name, when they say my words coming from me. Und nur wenn sie meine Worte sprechen, nicht nur in meinem Namen, sondern meine Worte, die von mir kommen. Anyone can say in the name of Jehovah, in the name of Jesus. Jeder kann sagen, anyone. Im Namen Jehovas, im Namen Jesus. Jeder kann das sagen. And we are trained in the church to, whenever anybody say in the name of Jesus or just say the name Jesus, we say hallelujah, we have to, right? Und because in der Gemeinde Jesus. Wurden wir so hinerzogen, dass sobald jemand sagte im Namen Jesus, dann müssen wir sofort Halleluja sagen, denn so wurden wir ja erzogen. So even if I say Jesus, please, please don't say Amen. So auch wenn ich sage Jesus, sag bitte nicht gleich Amen. If it is me saying Jesus and not the Holy Spirit speaking through me. Wenn ich sage Jesus und wenn es nicht der Heilige Geist ist, der durch mich spricht. Do you understand what I'm saying now? Versteht ihr, was ich sage? You sure? Seid ihr euch sicher? Because I'm the son of a prophet. And Ich bin der Sohn eines Propheten. One of my prophetic gifts is that I can see when people lie in the church. Und eines meiner prophetischen Gaben ist es, ich kann es sehen, wenn Leute in der Gemeinde lügen. So when I say something and then ask, can I get an amen in here? So wenn ich irgendetwas sage und ich sage, kann jemand Amen dazu sagen? And you say amen without any thoughts about like what I've even said. Und du sagst Amen, ohne darüber nachzudenken, was ich gesagt habe. I'm seriously going to go to you and say, stop lying, please. Dann werde ich auf dich hinzeigen und sage, hör auf zu lügen. This is the holy word, Amen. Das heilige Wort. Amen. Ist you say Amen, right? Amen. Yeah. Let's speak European here. Ja, ihr seid Europäer, sagt Amen hier. Okay. So my, this is the very first thing. Stop, please. Stop listening to me. Start listening through me. Das erste, was ich euch sagen möchte, ist, hört auf mich zu hören und hört durch mich. Some of you, being present here in this gathering, had this experience. Einige von euch, die hier in diesem Zusammenkunft sind, die hatten folgende Erfahrung. Very often. Sehr oft. In your Christian life. In deinem christlichen Leben. And this is one of the things that the Holy Spirit showed me about you. Und das ist eines der Dinge, die der Heilige Geist mir über euch, der Heilige Geist mir offenbart hat über euch. Some of you here, women and men. Einige von euch hier in diesem Raum, Männer und Frauen. Sitting in the church during the service. Ihr sitzt im Gottesdienst während der Versammlung. Listening to reading of the gospel, und ihr hört, of some gospel. Ihr hört auf das Lesen eines Evangeliums. And now be careful. Now, be careful. Und jetzt passt gut auf. The preacher didn't even start to preach. Der Prediger hat nicht nochmal begonnen zu predigen. And you already knew that his reading from the Bible was false. Und ihr habt es bereits gewusst, dass das, was er vorgelesen hat aus der Bibel, nicht richtig war. Now I could ask, amen, but no, don't. Sag jetzt kein Amen. Right? But you had it. Aber ihr merkte das. The Holy Spirit, the Holy Ghost already told you that there is something wrong with the heart and the spirit of the preacher. Der Heilige Geist hat es euch bereits geoffenbart, dass etwas falsch war mit dem Herz und dem Geist des Predigers. But your answer in your heart to the Holy Spirit was. Aber deine Antwort in deinem Herzen dem Heiligen Geist gegenüber war. But this person is so distinguished and holy and reverend and did so many things for us in our church. How could he be wrong? Aber diese Person, die ist so abgesondert und so heilig und so etwas Besonderes in unserer Gemeinde. Wie konnte diese Person etwas Falsches sagen? And then you knew, again, the Holy Spirit said, I'm not saying this person is bad. Und dann wusste du wieder, der Heilige Geist hat dir gesagt, ich sage nicht, dass diese Person schlecht ist. I'm just giving you my light warning that there is something wrong with the preaching you're going to hear right now. Listen to me, not to the man. Aber ich gebe euch einfach eine Warnung, dass es etwas falsch daran ist an dieser Predigt. Nicht, und ihr sollt auf mich hören, nicht auf den Menschen. But we've been trained, again, we've been for many years in drill to listen to people, to men in the church. Für viele Jahre wurden wir dahin getrillt, dass wir auf die Menschen in der Gemeinde hören müssen. I have to comment on this some more. Morgen werde ich darüber mehr noch reden. See, I used to be a Catholic priest. Ich war ein katholischer Priester. But, well, this is nothing in comparison to the thing that I was also the Jesuit priest aber in the Catholic Church. Das ist noch gar nichts im Vergleich dazu, dass ich auch ein Jesuit war innerhalb der katholischen Kirche. Please don't get offended in the very beginning, right? Because what I'm going to say now, but this is just, you know, I have to give you a witness to something. Bitte lasst mich euch nicht gleich am Anfang an beleidigen durch das, was ich sage. Aber ich möchte euch hier einfach auch ein Zeugnis geben. Almost for 20 years, I was a Jesuit priest. Für beinahe 20 Jahre war ich Jesuitenpriester. I mean, a Jesuit and then a Jesuit priest, because it's not like, you know, you're not a priest like from the very beginning, right? Zuerst war ich Jesuit und dann Jesuitenpriester. Why is it so bad to be a Jesuit among the Catholic priests. Warum ist es so schlimm, unter den katholischen Priestern ein Jesuit zu sein? Because of the extreme matter of obedience. Und zwar deswegen, weil es ganz extremer Gehorsam verlangt wird. It is still, till this day, the only order in the Catholic Church. Bis zum heutigen Tag ist das der einzige Orden in der katholischen Kirche. Putting and saying special vows of the special obedience to the Holy Father. Not just, you know, like any other monk. The normal obedience, of course, it is a special vow, but also another extra special obedience to the Holy Father. Die ganz spezielle Eide ablegen geht dem Gehorsam gegenüber dem Heiligen Vater. Nicht den normalen Eid, den jeder Priester ablegt, dem Gehorsam gegenüber, sondern die Jesuiten legen noch dazu einen speziellen Gehorsam ab, dem Heiligen, anytime, Vater. Anytime His Holiness wants anything from the Jesuits, he just, you know, just say a word, Father, we'll be there. Wann immer der Papst irgendetwas will von einem Jesuiten, dann ist ihre Herzenseinstellung, Vater, sag irgendein Wort, ich bin sofort da. That's why you never had any Jesuit popes till now. Darum hat es bis zum heutigen Tag noch nie einen Jesuiten als Papst gegeben. Right? Because the popes needed always the Jesuits, but nobody in the church needed a pope as a Jesuit, because, you know. Denn der Papst, der brauchte dangerous. Immer die Jesuiten, aber niemand innerhalb der Kirche brauchte einen Jesuiten als Pate. Das wäre sehr gefährlich. The Jesuits, als Papst. The Jesuits are the secret service of the Catholic Church. Still. To this day. Bis zum heutigen Tag sind die Jesuiten so Art wie die Geheimpolizei special, der katholischen Kirche. With special missions. Mit ganz besonderer Mission. Public and secret missions. Mit öffentlicher und auch geheimer Mission. So the church, especially the hierarchy of the church, bishops and cardinals, you know, they need the very obedient movement. In der Hierarchie der Kirchen mit den Bischöfen und den Priestern, da brauchen sie eine ganz besondere gehorsame Bewegung. The you probably know him or about him, the Polish Pope John Paul II. Wahrscheinlich kennt ihr alle den polnischen Papst Johannes Paul II. He was actually the first and I think the last who a bit doubted about this ability of the Jesuits. Er war der Erste und auch der Letzte, der etwas gezweifelt hat an dieser Fähigkeit der Jesuiten. So he started looking for another solution, another order, in was the organization called Opus Dei. So er hat angefangen, nach einer anderen Lösung zu suchen, und er hat dann auf die Organisation geschaut, die heißt Opus Dei. But then Ratzinger came and said, no, it was a stupid experiment, only the Jesuits. Und dann kam Ratzinger und er sagte, das war ein dummes Experiment, nur die Jesuiten. Now, for me, but I'm not going to talk about this tonight, but now for me, the first time when they, you know, they knew what they were just about to do, voting for this Pope, the first ever, the Jesuit, it is the sign of time. But we're not going to talk about this tonight. Und ich werde nicht jetzt näher darauf eingehen und darüber reden, aber als die Jesuiten gewählt haben, diesen jetzigen Papst, dann war das ganz klar für mich ein Zeichen dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Maybe tomorrow, maybe on Sunday. Vielleicht werden wir morgen oder am Sonntag darüber reden. But what I'm talking about all of this now. Warum rede ich über all das? I'm talking about the obedience and the understanding of the obedience in the Jesuit order. Denn ich rede über den Gehorsam und dem Verständnis vom Gehorsam in den Orden der Jesuiten. I joined the Jesuit order in 1993. In 1993 bin ich dem Orden der Jesuiten beigetreten. And from the very beginning I was taught that. Und vom Anfang an wurde mir genau das beigebracht. I might have some sins and my conscience not really clean, right? But it doesn't really matter. Vielleicht habe ich in meinem Gewissen irgendwelche Sünden entdeckt, die nicht ganz rein waren, aber das war nicht wirklich wichtig. But I cannot have one particular sin. Das war okay, aber eine Sünde, die dürfte ich nicht haben. Disobedience. Sünde des Ungehorsams. Disobedience. Obedience is everything. Gehorsam ist alles. How was it defined? Wie wurde das definiert? You are supposed to be as obedient as the stick in the hand of a blind man. Du musstest so gehorsam sein wie der Blindenstock in der Hand eines Blinden. Who is a blind man? Wer ist ein blinder Mann? Your superior. Ein blinder Mann ist immer dein Übergeordneter. Someone who's in hierarchy higher than you. Jemand, der in der Hierarchie höher ist als du. Now please, Christian people, listen to me carefully. Bitte, meine christlichen Freunde, hört mir gut zu. Someone who's received from other people the authority over your life. Jemand, der von anderen Leuten Autorität über dein Leben übertragen bekommen hat. Does it sound familiar to you? Hört sich das gewöhnlich für euch an? So you see, who are the other people? The other people are the other members of the hierarchy. Kommt euch das bekannt vor? Die anderen Mitglieder der Hierarchie? Proven in their authority by other church members. Die wurden in ihrer Autorität bestätigt von anderen Mitgliedern der Gemeinde. Highly established. In dieser Kirche, ganz hoch etabliert. So who are you to question them? Wer bist du, sie in Frage zu stellen? How long are you in this church, in this particular movement, organization, in the Jesuit order? How long are you? Wie lange bist du bereits in dieser Kirche? Speziell in diesem Orden der Jesuiten. What, wie lange? What did you do to prove yourself? Was hast du getan, um dich zu bewähren? How can you prove yourself? Wie kannst du dich bewähren? Be obedient. Sei gehorsam. Listen to what they say and do what they tell you to do. Hör auf das, was sie sagen und tu, was sie dir sagen, dass du tun sollst. Because this is the only, the surest way of doing the will of God. Denn das ist der einzige und sicherste Weg, wie man wirklich den Willen Gottes tun kann. And listen to this. Und hör auf das. Once I asked the question, okay. Eines Tages habe ich die Frage gestellt, okay. I guess I don't know everything. Okay, ich sehe ein, dass ich nicht alles weiß. And someone who's with his authority over me might know more. Und jemand, der in seiner Autorität mir übersteht, der weiß mehr. But what if he's mistaken? Aber was ist, wenn falsch liegt? And this actually I know that he is mistaken. Und what? Was ist, wenn ich weiß, dass falsch liegt? Was ist dann? The answer was, what is important is authority. Die Antwort war, was wesentlich ist, ist Autorität. Because if this man has the authority over your life, this is, first of all, the will of God. Denn wenn dieser Mann Autorität über dein Leben hat, das ist an erster Stelle der Wille Gottes. So even if he's mistaken, humanly, probably it is God speaking through him. Auch wenn falsch liegt, ist es ganz bestimmt, dass Gott durch ihn spricht. Then my question was, okay, but what if I know in the spirit, because you see, this is another story that I'm going to tell you, not now, but I went to got back to the Catholic Church and went to the Jesuit order being already born again Christian. Und ich werde euch dann später noch eine Geschichte erzählen, was dann geschehen ist, denn ich kam auch dann bei den Jesuiten, ich war schon ein wiedergeborener Christ. Can you imagine? Stell dir das vor. Probably not. Könnte ich wahrscheinlich nicht vorstellen. Why I'm saying all these stories. Warum sage ich euch all das? Be patient, please, with me. Seid einfach mit mir geduldig. So, if someone has the authority over your life, even if you know the Holy Spirit, wenn jemand Autorität über deinem Leben hat, auch wenn du den Heiligen Geist kennst, it doesn't matter because the Holy Spirit wants to talk to you through the authority, human authority over your life, not directly to your heart. Dann spielt das keine Rolle, denn in ihrem Verständnis möchte der Heilige Geist zu dir sprechen durch ihre Autorität und nicht direkt zu deinem Herzen. Listen to me now. So, hört mir bitte zu. What I learned was, listen, if the authority says something, And you do it, you obey. Was ich gelernt habe, war Folgendes. Wenn die Autorität etwas sagt und wenn du das tust, wenn du dem gehorchst, but you don't agree aber auch in your heart with what they say, wenn du deinem Herzen nicht übereinstimmst mit dem, was sie sagen, you still are not obedient and you've got a sin. Dann bist du nicht gehorsam und hast du gesündigt. A mortal sin and you're going to hell. Und das ist eine Sünde zum Tode, die dich in die Hölle bringt. Holy Spirit, please talk to the hearts of God's flock tonight. Heiliger Geist, bitte sprich heute Abend zum Herzen der Menschen. Why the whole story about the Jesuit obedience? Warum habe ich euch diese Geschichte erzählt von dem Gehorsam der Jesuiten? Because you see, after almost 20 years of being a Jesuit, nach beinahe 20 Jahren, in denen ich Jesuit war, I had enough. Hatte ich es satt. Ich hatte es satt. I left the Jesuit order and I left the Catholic Church. Ich habe die Jesuiten, den Orden der Jesuiten verlassen und auch die katholische Kirche verlassen. Actually, I was a member of the Jesuit order because I thought this is the way we can change the Catholic Church into being biblically sound. Ich war Teil des Jesuitenorden, denn ich habe wirklich geglaubt, das ist die Möglichkeit, die katholische Kirche dazu hin verändern, dass sie eine wirklich richtige Kirche wird. Until I finally discovered the obvious truth that it is impossible. Bis ich die offensichtliche Wahrheit entdeckt habe, dass das unmöglich ist. On the day the Catholic Church becomes really biblical, this is the day when the Catholic Church is going to disappear. An dem Tag, wo die katholische Kirche auch eine biblische Gemeinde sein wird, ist auch der Tag, wo die katholische Kirche verschwinden wird. So, as English people would ask, why bother? Die Engländer würden sagen, ja, was soll's dann? I am going to be an anarchist anyway, so it's better and actually, you know what I mean, more honest to leave them and to preach and talk to them and to witness to them from outside. Dann, wenn ich sowieso ein Anarchist sein werde, dann ist es besser, dass ich sie verlasse und ich werde zu ihren Predigen von außen heraus. My wife's here somewhere with my son. Meine Frau ist irgendwo hier. Okay. Meinem Sohn. But she can witness later. When I then met her and there she goes. Dort kommt sie gerade bei der Tür hinein. Sie kann Could you please come here? Sie kann euch dann Maja. Sie kann Maja, Maja, Maja, Maja. Sie kann euch dann please, später just for a moment. Sie kann euch dann später bestätigen, als ich sie kennengelernt habe. She can witness. For a couple of years, I prayed to the Lord, Lord, please, now, when I'm finally free, where should I go? Where is my real church now? Sie kann euch bestätigen, dass nachdem ich den katholischen Orden verlassen habe, die nächsten 2 Jahre habe ich ständig gebetet, Gott, wo ist jetzt meine Gemeinde? Wo surely ist meine Kirche? Surely in Poland we have some evangelical churches. Where should we go? Ganz bestimmt haben wir in Polen gute evangelikale Gemeinden. Wo sollen wir hingehen? And you know what? I didn't listen to the Holy Spirit. Und ich habe nicht auf den Heiligen Geist gehört. Because he didn't tell me anything and I was trying on my own. Er hat mir nichts gesagt und ich habe auf meiner eigenen Kraft versucht. Like, you know, like visiting the churches, like maybe them, maybe the Baptists, maybe the Pentecostals, maybe the whoever they are. Ich habe angefangen, die Gemeinden zu besuchen. Vielleicht die Baptisten, vielleicht die Pfingstler, vielleicht diese Gemeinde, jene Gemeinde. And you know what was going on? First of all, I knew who is the main priest, always. Und wisst ihr, sobald ich hineingekommen bin in eine Gemeinde, ich habe sofort gewusst, Wer Hauptpriester ist. From the very beginning, like before the service, on Sunday. Bevor der Gottesdienst überhaupt begonnen hat am Sonntag, habe ich schon gewusst, wer der hohe Priester ist. You know, people were gathering, right? Leute haben sich and zusammen. In the spirit, I knew. In the spirit, I knew. And I was all the time talking to my wife, like, this is the main guy, this is the youth priest, this is the lady doing charity. And all the time, it was the truth. Und ich habe immer gleich, wenn wir hineingekommen sind, zu meiner Frau gesagt, ich habe das im Geist sofort erspürt. Maja, right? Right? Und ich habe sofort im Geist erspürt, das ist der Hauptleiter, das ist der Jugendleiter, das ist die Dame, die die Sozialarbeit macht. And she was like, you're a prophet. Und meine Frau hat immer zu mir gesagt, du bist Prophet. How do you know? Wie weißt du? And my heart being broken more and more and more und answered, mein Herz wurde immer mehr gebrochen und die Antwort kam. All the time. Imagine, I'm not a prophet. This is the same religion that we actually left. Ich sagte immer, Magia, ich bin kein Prophet. Aber das hier ist die gleiche Religion, die wir verlassen haben. What's going on? Was ist los? What is going on? Was ist los? These people, they listened to the Bible only, to the Word of God. Diese Leute, die hören nur auf die Bibel, nur auf das Wort Gottes. How is it possible that they actually have the same Catholic religion? Wie ist es möglich, dass die gleiche katholische Religion vertreten? Just, you know, wearing different clothes. But this is exactly the same. Die kleiden sich anders, aber in Wirklichkeit ist es ganz dasselbe. Once, when we left, like, forever, it was a Christmas day, and I just, you know, I lost my breath. Nachdem wir eines Tages dann letztendlich gegangen sind, das war an einem Weihnachtstag, ich habe einfach, mir blieb der Atem weg. Listening to the worship music, much worse than in the Catholic Church, in the Catholic Charismatic Renewal. Ich habe die Lobpreismusik damals gehört in dieser Gemeinde und die war viel schlimmer, als es der Lobpreis war in der katholischen charismatischen Bewegung. Listening to the very reverend old pastor, but, you know, preaching his sermon from some old sheets with stuff printed from internet. Und dann habe ich gehört, wie dieser Prediger eine Predigt gepredigt hat, einfach mit irgendwelchen alten Sachen, die er sich wo aus dem Internet rausgedruckt hat. When I preached, and I always preached like that in the Catholic Church as a priest, without any notes printed from the internet. Als ich in der katholischen Kirche gepredigt habe als Priester, ohne irgendwelchen Notizen vom Internet. They told me, what are you, a Protestant? Dann haben sie zu mir gesagt, was bist du jetzt? What are you doing? Bist du jetzt Protestant geworden? Was machst du hier? What do you think you're doing? Was denkst du, dass du hier tust? You're preaching from the Holy Spirit, from the Bible? Predigst, who are you, a Protestant? Predigst du jetzt vom Heiligen Geist und der Bibel? Bist du Protestant geworden? So thirsty, thirsty for the living Word of God. I was looking for the proper biblical church and I couldn't find it because apparently the Protestants were more Catholic than me as the Catholic priest before. Ich habe so einen Hunger und Durst gehabt nach der wahren Gemeinde Jesu Christi und das, was ich gefunden habe, war, dass die protestantischen Gemeinden in Wirklichkeit viel mehr katholisch waren, als ich es gewesen bin als katholischer Priester. But this is not the worst. Aber das war nicht noch das Schlimmste. You know what is the worst? Weißt du, was das Schlimmste war? When I started talking to people in the evangelical Pentecostal Protestant churches. Das Schlimmste war, als ich begonnen habe, mit den Leuten in der evangelikalen und protestantischen Gemeinden zu reden. I began to discover one of the most terrible horrors of my life, of my Christian life. Da entdeckte ich den größten Horror meines christlichen Lebens. Which is the spirituality of the obedience, worse than I was taught in the Jesuit order. Es war die Geistlichkeit, die dem Gehorsam zugeordnet wurde, die schlimmer war als das, was ich unter den Jesuiten gelernt habe. Freedom. This is what I was looking for in the real evangelical church. Freedom. Ich habe nach Freiheit ausgeschaut. Not Freiheit in der wahren evangelikalen Kirche. Please understand me well. Not freedom to do whatever I want. Versteht mich richtig, nicht Freiheit, um alles zu tun, was ich möchte. Freedom to be me as the child of God, as the child of this beautiful, fantastic, loving Father. Sondern Freiheit, dass ich sein darf, als das Kind eines wunderbaren, liebenden Gottes, eines liebenden Vaters. You know, the most beloved Father's kid. Ich war das Lieblingskind. His favorite one. Ich war das Lieblingskind, das Favoritenkind des Vaters. Now, please, yeah, allow to introduce. Gestattet mir euch. Yo, Maja, you're coming. Yeah, there you go. Just for a second, this is my son. Gestattet mir euch für einen Augenblick meinen Sohn vorzustellen. My son. I love him. Ich liebe meinen Sohn. But I also like him. Ich liebe ihn nicht nur, sondern ich mag ihn auch. He's a great guy. Look at him. Er ist ein wunderbarer Kerl. Look at him. Schaut euch ihn an. Feeling secure, sure of himself, because I love him and I like him. Er fühlt sich sicher, er ist sich bewusst, dass ich ihn liebe und ich ihn auch mag. Felix. Sein Name ist Felix. There you go. In Latin means happy, happy one. Auf Lateinisch bedeutet das ja Glückliche. Now, your real Christian life didn't even begin Dein wahres Christenleben hat nicht begonnen. If you, sister, if you, brother, haven't had this experience, like just my son had with me. Wenn du, mein Bruder, now, meine Schwester, nicht dieses Erlebnis gehabt hast, welches mein Sohn mit mir gehabt hat. You know what I'm saying? Versteht ihr mich? You know what I'm saying? Versteht ihr mich? And what I want to say is, this is one of the most important things of this weekend. We are going to work on our experience of our Father's love in our personal life. Eines der wichtigsten Dinge, die wir in diesem Wochenende lernen werden, ist, dass wir selbst ein Erlebnis haben müssen, persönlich, von der Liebe des Vaters. Why? Warum? Because if you don't have this, if you don't have the real Father and His real love in your heart and in your soul and in your spirit, denn wenn du nicht die wahre Liebe deines wahren Vaters erlebt hast, in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Geist, then you are not going to understand ever what the real obedience is, according to the Word of God. Dann wirst du auch niemals verstehen, was wahrer Gehorsam ist, dem Worte Gottes gemäß. We have to go back together. We have to return to the kingdom. Brothers and sisters, liebe Geschwister, gemeinsam müssen wir zurückgehen zum Reich Gottes. Our churches need to go back to the King and to His kingdom because they are not there. Unsere Gemeinden müssen sich zurückbewegen zum König und zum Königreich, denn dort sind sie nicht. This is the problem, you see. Und das ist das Problem. It is very easy to say, in the name of Jesus, Jesus here, this is there, this is the will of Jesus. Es ist so leicht zu sagen, im Namen Jesus, Jesus ist hier, das ist der Wille Jesus. Jesus is our Lord. Jesus is your Lord. Jesus is my Lord. Jesus ist dein Herr. Jesus ist mein Herr. It's very easy to say this, and then it's very easy to say, Amen. Das ist sehr leicht, das zu sagen, und dann ist es noch leichter zu sagen, Amen. Ja, das stimmt. This is true, right? Das stimmt, ja? Listen. Exactly 29 years ago. Vor genau 29 Jahren. Being a born-again Christian. Ich war ein wiedergeborener Christ. But then totally, absolutely deceived. Aber ein völlig verführter Christ. I went, because I was born in again in 1991. In 91 wurde ich wiedergeboren. 2 years later, I joined in 1993, I joined the Jesuit order. Und 2 Jahre später, im Jahre 1993, dann wurde ich Jesuit. And in January 1994, I had my first spiritual exercises. Und im Jänner 94 hatte ich meine ersten geistlichen Übungen. What is it? Was war das? It's what Reinhard teaches, actually. Das war das, was Reinhard lehrt. Kind of. for a month, kind of like almost a Jesuit, yeah. Er sagt, ich bin beinahe Jesuit. For a month, you stay totally silent. Ein Monat lang mussten wir ganz ruhig sein. This is what they call the silence of the senses. Sie nennen das Ruhestellen der Sinne. You don't talk to anybody. Du redest mit niemand. You're not supposed to listen to anybody. Du sollst auf niemand hören. You're not supposed to have eye contact with anybody. Du sollst niemand in die Augen schauen. For over a month. Für mehr als einen Monat. And every day you pray at least 5-6 hours using your imagination. Und jeden Tag verbringst du etwa 5-6 Stunden im Gebet, nur indem du deine Vorstellungskraft verwendest. Meditating on the Word of God. This is what the Jesuits do originally. Auf das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes meditierst, das tun die Jesuiten. At the end of these spiritual exercises, am Ende dieser geistlichen Übungen, you're supposed to finish as the obedient, highly obedient priest of the Pope. Solltest du am Ende der gehorsamste Priester des Papstes geworden sein. But in the middle, in the beginning and in the middle, it's still quite evangelical, believe me. Aber glaub mir das, am Anfang und auch mittendrin ist das sehr evangelikal. So, exactly, it was 1994, 20th of January. 20. Jänner 1994. Today. A special day because it was my name day as well. Es war ein ganz besonderer Tag, denn es war mein Namenstag. So today is my name day as well. So heute ist mein Namenstag. Happy I don't care. Happy Names Day. Thank you very much. I don't care, but you know. Sagt ihm alle schönen Namenstag. So as the Catholic, this name day was very important to me because of the because this is your patron's day. Als Katholik war der Namenstag ja ein wichtiger Tag, denn das war der Tag unseres Heiligen. And this day became for me for 20 years even more significant because of the prayer I had on this day. Und dieser Tag war für mich für 20 Jahre lang noch wichtiger aufgrund eines Gebetes, was ich an diesem Tag betete. It was the meditation called in the spiritual exercises of St. Ignatius. It is the meditation called Two Banners. In der Meditation des heiligen Ignatius war das die Meditation, die genannt wurde, die zwei Flaggen. There you go. One is the banner of Satan. Das eine ist die Flagge des Satans. And another one is the banner of the Lord Jesus Christ. Und die zweite Flagge ist die Flagge des Herrn Jesus Christus. Can you imagine? Könnt ihr das vorstellen? So being born again, that was the day when I totally, fully, consciously said, Jesus, I want you to be my only Lord. So, ich war bereits wiedergeboren, aber an diesem Tag habe ich gesagt, Jesus, ich möchte, dass du mein einziger Herr bist. Even if they're going to, because this is the meditation, I'm not going to give you any details, but this is the meditation. Even if they will torture you and will blackmail you, whatever, are you still going to listen to Jesus only? Und ich werde nicht in Details gehen, aber das war Teil der Meditation, dass auch wenn sie dich quälen werden und auch wenn sie dich versuchen mit Geld zu bestechen, wirst du Jesus Christus als einzigen Herrn haben. That was the day when I asked my Lord Jesus. An jenem Tag habe ich Herrn Jesus als meinen Herrn gebeten. Still in the very beginning of the so-called Jesuit novitiate. Ganz am Anfang in diesem Neuanfang der Jesuiten. I asked him directly, Lord, please, can I actually put my life as a sacrifice for you, please? An diesem Tag habe ich gesagt, Herr Jesus, kann ich heute mein Leben als Opfer für dich hinlegen? You see, when I was looking for any order to join, being the zealous Catholic, ich war ein sehr eifriger Katholik und ich habe gesucht danach, welchen Orden ich beitreten kann. I chose the Jesuits because they have the biggest number of martyrs ever. Ich habe die Jesuiten deswegen ausgesucht, denn niemand hat einen höheren Anteil an Martyrer. In like 3, 4, maybe 500 years of their history, they had like a couple of thousand people dying for Jesus. In 3, 4, 500 Jahren der Geschichte hatten sie einige tausend, circa 2000 Leute, die für Jesus gestorben sind. That's why I joined. Darum bin ich beigetreten. I actually came back to the Catholic Church because I wanted to lose my life for him and for him only. Ich ging zur katholischen Kirche zurück, denn ich wollte mein Leben nur für Jesus please, hinlegen. Please, some of you stop listening to me right now. Listen to the Holy Spirit. Einige von euch hört auf jetzt mir zuzuhören und hört jetzt auf den Heiligen Geist. Because to many of you, I'm not talking about me. This is not my history. This is your history, brother and sister. Denn für viele von euch ist das nicht meine Geschichte. Das ist jetzt auch deine Geschichte, liebe Geschwister. Please understand me in the Holy Spirit. Bitte versteht mich im Heiligen Geist. How come that being a born again Christian, wie kann es dazu kommen, dass ich ein wiedergeborener Christ war, who was saved during the home church meeting in the early 90s, 1991 it was in Krakow, der ganz am Anfang 1991 in der Hauskirchenbewegung sich bekehrt hat, how come I came back to the Catholic Church, I became a Jesuit, and still being a Jesuit, I still wanted to listen to him only and to serve him only. Wie kann es sein, dass ich zurückgegangen bin in die katholische Kirche, weil ich einfach nur ihm dienen wollte und nur ihm gehören wollte? How come I stayed there for almost 20 years? Und wie kam es dazu, dass ich beinahe 20 Jahre lang dort drinnen blieb? Because I thought. Denn ich glaubte. I had many signs. Ich hatte viele Zeichen. See, I was speaking on tongues. Ich habe in Sprachen gesprochen. I had some prophetic visions. I was really born again, and Pentecostal Christians joining the Jesuits. Ich war wirklich ein wiedergeborener pfingstlicher Christ, der auch in Sprachen gesprochen hat und Visionen hatte, und als solcher trat ich den Jesuiten bei. I had it all wrong. Aber ich hatte alles falsch. I received his new life, eternal life. Ich habe sein ewiges neues Leben empfangen. But I knew nothing about the new covenant. Aber ich wusste nichts vom neuen Bund. I didn't understand what the grace was. Ich habe nicht verstanden, was Gnade war. I didn't understand what it meant that the work of the cross is finished. Ich habe nicht gewusst, was diese Worte bedeuten. Die Arbeit des Kreuzes ist tatsächlich vollbracht. The biblical definition of the grace, of his grace especially, but any grace, die biblische Definition von Glauben, von Gnade, ganz besonders von seiner Gnade, is that it's something that you can, is so worthy that you cannot earn it ever. Es ist, dass sie so gewaltig ist und so würdig ist, dass du sie niemals dir verdienen kannst. But you can receive it only as a free gift, and this is the grace. Du kannst sie nur empfangen als eine Gabe, die du geschenkt bekommst, und das ist die Gnade selbst. The fourth chapter of Romans, for example. Das vierte Kapitel von Römer. Beautiful teaching on this. Wunderbare Lehre finden wir da drinnen. And this is the only definition of grace in the Bible. Und das ist die einzige Definition von Gnade in der Bibel. It has to be free. Sie muss umsonst sein. It has to be the most precious thing that cannot be earned. It has to be a free gift of the Lord. Es muss das kostbarste Geschenk sein vom Herrn, das man sich nicht verdienen kann. And look at me. Und schau mich an. Learning like almost every, because you know the Jesuits are very educated. So every day I learned like Greek and Hebrew and read the Bible every day. Die Jesuiten sind unwahrscheinlich gebildet. Jeden Tag habe ich Griechisch, Hebräisch studiert und die Bibel gelesen. What happened in this stupid head back then? Because now is. What happened here? Was geschah damals in diesem verrückten Kopf damals? That knowing what is the biblical definition of the grace, I also believed in the Catholic grace. Ich wusste genau, was die biblische Definition von Gnade war, aber ich glaubte auch an die katholische Definition von Gnade. What I mean? It, you see, you have this grace that can sanctify you, sanctifying grace. Wir haben diese Gnade, die einen heiligt, die heiligende Gnade. How do you have it? It's free, because the Lord died for you and is risen from the death. Hallelujah! Wie bekommst du diese heiligende Gnade? Ja, sie ist umsonst, denn er ist für dich gestorben und er ist wieder auferstanden. But then you can lose it. Aber dann kannst du sie wieder verlieren. How? By Wie? Sinning. Indem du sündigst. Especially if it is a mortal sin, you lose it forever. You're going to hell again. Ganz besonders, wenn du eine Sünde zum Tod begehst, dann hast du sie verloren und kommst and, ganz sicher in die Hölle. And this is actually where your Catholic life begins. Und genau hier beginnt auch das katholische Leben. Where? Wo? Where you say, okay, so I'm going to lose it, or I've already lost it probably because of my yesterday's sins. Wo du sagst, okay, wahrscheinlich werde ich die Gnade irgendwann mal verlieren. Wahrscheinlich habe ich sie schon verloren gestern, als ich sündigte. So what to do to regain this free, beautiful gift from God? You have to do something. So was tust du dann, um dieses wunderbare Geschenk von Gott wieder zu bekommen? Du musst jetzt etwas tun. How then can it still be called a grace if it is something I have to regain for myself? Wie kann es Gnade sein, wenn ich es jetzt für mich wiederum erneut bekommen muss? Through the sacraments, durch meine Leistung, durch special meine, devotions, prayers, durch Sakramente, durch you know, besondere Hingabe, charity durch Gebete, works, gute Werke. 20 years I not only believed it is truth, the whole truth, but also I attacked biblically some Protestants saying you don't understand the Catholic Church, you're stupid. 20 Jahre lang nicht nur habe ich das auch wirklich geglaubt und ergriffen, sondern ich habe auch die Protestanten attackiert, die gesagt haben, das ist verrückt. Now again, you know what is the problem? Not my 20 years of my stupidity. Weißt du, was das wirkliche Problem ist? Nicht 20 Jahre meiner eigenen Dummheit. The problem is that we can listen to these Catholic stories and laugh, or maybe cry. Wir können, The problem is that we don't see this is our evangelical story as well. Wir können auf diese katholischen Geschichten hören, wir können sie auslachen, wir können vielleicht weinen darüber, aber wir merken gar nicht, dass das auch unsere evangelikale Geschichte so, ist. So brothers and sisters, first of all. So meine lieben Geschwister. I'm standing in front of you as a witness. Ich stehe heute hier vor euch als ein Zeuge. I will beg you for forgiveness later. Ich werde euch später dann Vergebung anflehen. But now, as a witness of the real grace of God. Aber jetzt stehe ich hier von euch als Zeuge der wahren Gnade Gottes. As the witness of his real will. Als Zeuge seines wahren Willens. Don't listen to me, listen to the Holy Spirit. Hört. Of his real will. Hört nicht auf and mich. Wanting of his heart about your life. Hört nicht auf mich, hört jetzt auf den Heiligen Geist. Auf das, dass er tatsächlich euer Leben möchte. This is true. And also the worst lie in the church. It depends on how you understand this. Das hier ist wahr und das hier ist auch die größte Lüge in der Gemeinde. Kommt darauf an, wie du es verstehst. Actually, the most important thing in our life is not how God loves you or me, or anyone personally, this is not the most important thing. Das Wichtigste im Leben ist nicht, wie sehr Gott dich liebt, dich persönlich oder irgendjemand anderen persönlich. But you see, this is the very beginning. This is the very beginning. How he loves me. Das ist der Anfang, wie er mich liebt. See, for many years, I rebuked so many evangelists. They hate me now. All of me. Viele Jahre habe ich so viele Evangelisten geschältet. Sie hassen mich oder sie lieben mich. Because I didn't allow them to preach in my presence, God loves you. Denn ich habe ihnen nicht erlaubt, in meiner Gegenwart zu predigen, dass Gott dich liebt. Please, please, please don't listen to me. Listen to the Holy Spirit and what he wants to say. Bitte hör nicht auf mich, hör auf den Heiligen Geist und auf das, was er sagen möchte. Because I know so many people here also preach to other people, God loves you, right? Denn ich weiß, so viele von euch haben auch anderen Leuten gepredigt, Gott liebt dich. Please stop. Bitte hör auf damit. How do you know? Warum weißt du das? How do you know? Warum weißt du das? How do you know that God loves me? How do you know? Wie weißt du, dass Gott mich liebt? Did you talk to him about me and his love to me? Hast du zu Gott über mich und über seine Liebe geredet? I usually go to other people and say, listen, God loves me. Normalerweise gehe ich zu anderen Menschen und sage, Gott liebt mich. I'm supposed to be a witness of what? Of his love to me. Wenn ich Zeuge sein soll, dann muss ich Zeuge sein von seiner Liebe zu mir. Make them jealous. Ich muss sie eifersüchtig machen. You know what I mean? Versteht ihr mich? God loves me. Gott like, liebt mich. I'm his favorite. I don't know about you, but I'm his favorite. Look at this. Gott liebt mich. Ich bin sein Lieblingskind. I am his favorite. Ich bin sein Lieblingskind. You? I don't know, but you know, I know about me. Von dir? Ich weiß nicht, ob du sein Lieblingskind bin, aber ich bin sicher sein Lieblingskind. How do you know? You may ask me. How do you know? Dann fragst du mich ja. Wie weißt du das? See, I can tell you many stories about his fantastic, great love. Ich kann dir viele Geschichten erzählen von seiner fantastischen, großartigen Liebe. How he showed his love to me. Wie er mir seine Liebe bewiesen hat. About his miracles in my life. Die Wunder, die er in meinem Leben getan hat. Why? To make you jealous? Warum? Um dich eifersüchtig zu machen? Exactly. Ja, genau. Exactly. Be jealous. Genau. Eventually. Du sollst letztendlich eifersüchtig werden. Go out of the gathering where they tell you God loves you and they don't even love you. Go out. Du gehst raus aus einer Veranstaltung, wo sie dir sagen, dass Gott dich liebt, aber die, die das gepredigt haben, die lieben dich nicht mal. I started believing people. Ich habe angefangen, Leuten zu glauben. Telling me that God loves me. Die mir gesagt haben, dass Gott mich liebt. Started listening to them and obeying them. Ich habe angefangen, auf sie zu hören und ihnen zu gehorchen. And where I landed? In the Jesuit order. Und wo kam ich am Ende an? Bei den Jesuiten. And you in your church. I'm sorry. Und wo bist du gelandet? In deiner Gemeinde. Shall I repeat? Because It's just a couple of people laughing. Soll ich das wiederholen? How about the rest of you? Es lachen ja hier nur ganz so wenige funny Leute. Story. Was ist denn mit dem Rest von euch? Das ist doch so eine komische Geschichte. It wasn't my intention to speak about, you know, the biblical deception, but you deceived. Ich wollte nicht über die biblische Verführung reden, if you're not laughing now, you're deceived. Ihr seid verführt. Wenn ihr jetzt nicht lacht, dann seid ihr verführt. Just kidding. Das war nur Scherz. Just kidding. Das war nur ein Scherz. But you will be laughing, at least finally tomorrow night. Aber irgendwann morgen letztendlich werdet ihr auch alle lachen. So listen to me. Listen to me. Listen to me. The house, you see, when I first met Reinhard. Als ich Reinhard ganz am Anfang das erste Mal getroffen habe. One of the most important questions in my heart was, Lord, why? Einer der wichtigsten Fragen. Not about him. No. Thank you. I love you too. Lord, why? Somebody else can first say, I'm leaving. Als ich Reinhard das erste Mal getroffen habe, da war die wichtigste, die größte Frage in meinem Herzen, warum? Nicht, warum habe ich ihn getroffen, sondern einfach die Frage, warum war in meinem Herzen? Lord, why? warum? I was born again. I was saved in 1991. 91 wurde ich wiedergeboren und errettet. And I was leaving the Catholic Church and the Jesuit Order in 2011. Und in 2011 habe ich erst den katholischen Orden der Jesuiten verlassen. You know what I mean? Why? Warum? I lost so many years. Lord, why? Why you allowed me to be so stupid? Herr, warum? Warum habe ich so viele Jahre vergeudet und verloren? Herr, warum musst du mir erlauben, so dumm zu sein? Why? Warum? And actually, like many of us, I asked him why, but I didn't really, you know, I didn't really wait for any answer. Und wie viele von uns, wir fragen ihn, warum, aber ich habe nicht auf die Antwort gewartet. It was just a self-pity. Why, Lord, why? Es war so eine Selbstmitleidsfrage. Warum, Herr, warum? And sometimes it was kind of blaming him. Und manchmal habe ich auch ihn beschuldigt dafür. Like, I could actually, you know, get married 20 years ago. Ich hätte schon vor 20 Jahren heiraten können, aber erst jetzt kann ich heiraten? In February I'm going to turn 50. Diesen Februar werde ich 50. And my son will be 9 months old. Und mein Sohn ist 9 Monate alt. You know, one of the many aspects of my Lord, why? Das war einer der Aspekte, Herr, warum? If it was 20 years ago, he'd be 20 years old now. It'd be different, right? Wenn es vor 20 Jahren geschehen wäre, dann wäre mein Sohn jetzt schon 20 Jahre alt. Ein großer Unterschied. But finally the Lord break through my mental walls and give me one of the first answers, and it was... Aber letztlich kam der Herr durch meine mentalen Wände, Mauern hindurch, und er gab mir diese Antwort. Well, you see, but you're 18 years older than your wife. Denn siehst du, du bist 18 Jahre älter als deine Frau. So, she was just 1 year old when you were already joining the Jesuits. Als du der Jesuitenorden beigetreten bist, war sie erst 1 Jahr alt. So how, like, you probably would find some other woman, but she's the one. Dann hättest du irgendeine andere Frau gehabt. And I was sie ist die richtige für dich. I was terrified, like, yeah, she is the one. Und I love her. Ich war erschrocken. Ich sagte, ja, genau, sie ist die richtige. Ich liebe sie. So the Lord said, so you had 20 years of, like, you know, gap years. So der Herr hat gesagt, hier hast du 20 Jahre diese Lehre. And the story is very romantic, but also kind of unsere Geschichte ist dangerous, romantisch, aber auch etwas gefährlich. Because I met her as a priest. Oh, anyway. Ich habe sie kennengelernt, da war ich noch Priester. This is not for tonight. You're going aber to have strange dreams. Das ist nicht für heute Abend, denn ich will nicht, dass ihr Albträume habt. It was all legal. Come on, people. Es war alles legal, liebe Leute. Alles war legal. But I still had, like, you know, 20 years. Lord, I could... How many people got deceived by me? Aber Herr, 20 Jahre verschwendet. Wie viele Leute, die wurden von mir verführt? By my witness, by my example. Durch mein, durch mein Zeugnis, durch mein Beispiel. You see, during my priest years, I was one of the most famous priests in Poland. Durch meine Jahre der Priesterschaft war ich einer der berühmtesten Priester in Polen. Now, it was pre-YouTube era. Das war vor der Zeit des YouTubes. Can you imagine the CD-ROMs with my teaching? Könnt ihr euch vorstellen, die CDs mit meinen Lehren? Like, you see, an hour and a half of my teaching on the CD-ROM, they were selling them for 1, 2, 3 euros 20 years ago, and they were able to sell like 35, 40, 50,000 of them. 1,5 Stunden Lehre auf einen CD-ROM gebrannt vor 20 Jahren, die haben sie für 2 oder 3 Euro verkauft und die haben 30, 35,000 Stück davon verkauft. With me and my voice defending the Catholic Church and the Catholic dogmas. Mit mir und meiner Stimme, wo ich die katholische Kirche und die Dogmen der katholischen Kirche verteidigt habe. Praising the idea of the church hierarchy. Ich habe die Idee der Hierarchien der Gemeinde gelobt. Admiring Pope. Ich habe den Papst verehrt. I mean the institution, but especially the Polish Pope, you know. Ich habe die Institution verehrt, aber ganz besonders den polnischen Papst. Respekt. So many young people were following me. So viele junge Leute sind like, nachgefolgt. Seriously, like thousands of them, listening to what I was saying anytime. Tausende von ihnen sind mir nachgefolgt und sie haben ständig auf mich gehört, was ich gesagt habe. So when I finally left, so als ich dann weggegangen bin, they had like even some like these special events, like, you know, against witchcraft or something like that, burning my CD-ROMs and my books and, you know, anything with my name on it. Als ich dann die Kirche verlassen habe, dann haben sie diese ganz besonderen Veranstaltungen so gegen diese Hexerei, wo sie alle Bücher und CDs verbrannt haben, die meinen Namen drauf gehabt haben. Fabian Błaszkiewicz, this is my name and surname. Fabian Błaszkiewicz, Fabian. Fabian Błaszkiewicz, das ist mein eigener Name. Judas. Judas. 21st century Judas. Der Judas des 21. Jahrhunderts. He betrayed us. He betrayed everything. Er hat uns verraten. Er hat alles verraten. Any value he had in his life, he betrayed. Look at him. Irgendeinen Wert, den er in seinem Leben gehabt hat, den hat er verraten. Schaut ihn euch an. But it wasn't my concern. I knew the truth. Jesus. He's the truth. I knew him and I knew finally it's him, it's me, it's wonderful. Aber das machte mir nichts aus, denn ich wusste, Jesus ist die Wahrheit. Jesus und ich, das ist wunderbar. But I didn't know what to think about these 20 years. You know what I mean? Aber ich habe nicht gewusst, was soll ich darüber denken, über diese 20 verlorenen Jahre. What happened? What happened? Was geschah? And the Lord finally said, und letztendlich also sagte der Herr zu mir, through Reinhard's prophecy, der Herr sagte durch eine Prophetie von Reinhard zu mir, I need you to have this religious experience. Ich brauchte es, dass du diese religiösen Erfahrungen gemacht hast. Because the time is coming. Denn die Zeit wird kommen. The time, the greatest time of all times is coming. Die Zeit, die größte Zeit aller Zeiten kommt. When the religion will be finally crushed. Wenn Religion zerschmettert wird, and it has to start in my church. Und es muss in meiner Gemeinde beginnen. It has to start in my churches. Es muss in meinen Gemeinden beginnen. In the body of my son, it has to start here. Es muss im Leib meines Sohnes beginnen. Dort muss es beginnen, dass die Religiosität zerschmettert wird. Look at the church, brothers and sisters. Meine lieben Geschwister, schaut auf die Gemeinde. Please look at the church in the spirit. Schaut auf die Gemeinde im Geist. Look at this wonderful woman. Schaut auf diese wunderbare Frau. The new Eve. Die neue Eva. The new wife of the new Adam, Christ. Die neue Frau des neuen Adam, Christus. How sick she is now. Wie krank ist sie doch. Because of us. Aufgrund von uns. Reinhard just preached about how his body functions. Reinhard hat soeben uns gelehrt, wie sein Körper funktioniert. And then nothing in his body is against other part of his body. Und dass kein Glied seines Leibes gegen ein anderes Glied des Leibes ist. But we know the phenomenon of this anarchy in our bodies, right? Aber wir wissen auch, wie diese Anatomie unseres Körpers funktioniert. How is it called? A cancer. Wie nennt man das? Man nennt das Krebs. Right? It is when a part of your body turns against the rest of your body and against the integrity of your body. This is the cancer. Wenn ein Teil deines Körpers gegen den Rest des Körpers geht und gegen die Integrität des Körpers, man nennt das Krebs. Generally speaking, of course. Jetzt generalisiert. So look at the church in the spirit. Schau jetzt auf die Gemeinde im Geist. Anytime we attend any gathering calling itself a church, wenn immer wir in eine Versammlung gehen, wo die sich selbst Gemeinde nennt, but this gathering or the leaders of this gathering are turning against the rest of the body of Christ, und in dieser Gemeinde wenden sich die Leiter gegen den Leib Christi, this so-called church and we as well are the part of the spiritual cancer. Dann ist diese Gemeinde und auch wir selbst Teil des geistlichen Krebsgeschwürs. In so many ways. Sometimes totally unconsciously. Auf so viele Arten und Weisen. Manchmal ist es uns gar nicht bewusst. Sometimes because it is not like we don't want to, but we believe in some non-biblical bullcrap. Manchmal gar nicht einmal einfach, weil wir das wollen. Einfach nur, weil wir auf völlig unbiblische Scheiße glauben. We pray for the things. Hat er gesagt. Wir beten für diese Dinge. Excuse me, I don't know what's going on here, but you I did. You said bullcrap, and I translated bullcrap, and now they look at me. Yeah, but I didn't say bullshit. I said bullcrap. It's the same thing. Don't get religious now. Bullcrap, bullshit, it's all the same thing. Okay, so bullshit. Er hat gesagt. Okay. I'm not even sorry. I mean, it's quite funny when you laugh. Ich finde das sehr amüsierend, wenn ihr lacht. It's quite funny. So. Look how many times we pray in the situations and in the way that the Bible says, like specifically, we shouldn't do this. Schau mal, wie oft wir beten auf eine Art und Weise, wo die Bibel ganz spezifisch sagt, so sollen wir nicht beten. How many times? How many times? Wie oft? Why do we do this? Warum tun wir es? Like the Bible says, for example. Zum Beispiel, die Bibel sagt, where should you leave your money if you even want to leave your money anywhere. Where should you leave your money? Wenn du dein Geld wirklich irgendwo lassen möchtest, wo sollst du es hingeben? In whose pocket? In die Hosentasche von wem? In whose pocket? In die Hosentasche von wem? I mean, this is okay. This is it. Let's call it a day. Good night. Okay. You answer this question on your own. Okay. Du beantwortest diese Frage für dich selbst. No, I'm going to continue for a couple of minutes. Look, this is the where is this question when they actually take the the baskets? Sorry, the baskets, yeah. The baskets, right? Wenn sie den Korb durchgehen lassen, was auf einheben. Did you ask tonight? And please stop listening to me. Listen to the Holy Spirit. Bitte hör right? auf mich zu hören und because it is not my intention to hurt you. Do you understand? Es ist nicht meine Please. Intention, euch zu verletzen. But just to open your spiritual eyes. Aber einfach eure geistlichen Augen zu öffnen. So you see this blue basket, right, in front of your eyes. So du siehst diesen Korb vor deinen Augen durchgehen. Did you ask yourself, what is it? Hast du dich selbst gefragt, a basket. Was ist das? Ein Eimer. What for? Wofür? Well, you put money in there. Du gibst Geld da hinein. Right? So what you do? So was tust du? Okay, this is the church. Okay, this is das ist die Gemeinde hier. This beautiful guy. Das ist ein wunderbarer One of Mann. Ours, this other strange guy from Poland. Why? But anyway, this is what we do in church. We put the money when they say us to put it. Es ist einer von uns und da ist dieser komische Pole hier und wir geben Geld rein, wenn die sagen, dass wir Geld reingeben sollen. Right? Correct? You do it. Wir tun es einfach. Why? Warum? Where the Bible says anything about such a behavior? Where? Wo sagt die Bibel, dass wir uns so benehmen sollen im Gottesdienst? The Bible says, whenever you know you've been taught, you give whatever you have to the teacher. Die Bibel sagt uns, dass wir sollen demjenigen geben, der uns lehrt. So you know, just in a couple of minutes we're going to finish. In einigen Augenblicken werden wir hier beenden. You're going to talk to someone here. Du wirst mit irgendjemand hier reden. And suddenly this person will reveal in front of your spiritual eyes some understanding. Und in diesem Gespräch wird diese Person, mit der du redest, vor deinen geistlichen Augen dir eine Offenbarung mitgeben. And you will say, well, Reinhard was great and Fabian was okay, but now I get it. Und du sagst, Reinhard war großartig und Fabian war okay, aber jetzt habe ich es ergriffen. Thank you. Danke. So my question is, meine Frage ist, where is your money? Wo ist dein Geld? Like, what do you mean, thank you? Where is your money? Was meinst du, danke, wo ist dein Geld? Do you feel being taught now? Wurdest du von dieser Person, mit der geredet hat, etwas gelehrt? The Holy Spirit has just spoken through the person. Hat der Heilige Geist durch diese Person gesprochen? Where is your money? Wo ist dein Geld? How about the Holy Spirit? He didn't know about the situation. He knows everything, right? So he knew you're going to meet this personal teacher to you in a couple of hours. Der Heilige Geist weiß ja alles. Er hat gewusst, dass du in einigen Stunden diesen persönlichen Lehrer kennenlernen wirst. So in front of the blue basket, he probably told you, stop it. You're going to need your money later. Wahrscheinlich hat der Heilige Geist dir gesagt, als der Korb vorbeigegangen ist, stopp, gib dir nichts rein, denn du brauchst dein Geld noch später. Right? Korrekt. But some of you are actually already, oh my God, Lord, I'm so sorry, I'm going to repent now. Stop it! Aber einige von euch sagen jetzt, what I'm saying. Oh mein Herr, es tut mir so leid, ich werde es Buße tun, hört auf damit. This is not what I'm saying. Das sage ich gar nicht. I'm just saying, Shema Israel. Ich sage einfach, Shema Israel. Start listening. Begin zu hören. Open your ears. Öffne deine Ohren. Ephata. Ephata. Ephata. Ephata. God's people, Ephata, open your eyes. Gottes Volk, Ephata. Open your ears. Ohren. Öffne deine Augen. The voice of our beloved one, open our hearts. Auf die Stimme unseres Geliebten, öffnet eure Herzen. Be obedient to him only. Sei nur please. Ihm gegenüber gehorsam, bitte. This is how we return. We're going to return to his kingdom finally. So werden wir letztendlich zurückkommen in sein Reich. Many people accuse me now in Poland, not only in Poland, in many countries. In vielen Ländern und auch in Polen beschuldigen mich viele Leute. That I steal people from the churches. Dass ich Leute von der Gemeinde stehle. Even though I have no church. Obwohl ich keine Gemeinde habe. No organization of my own. Keine Organisation. No movement. Keine Bewegung. I had it even a year ago, but I stopped it. Vor einem Jahr habe ich es noch gehabt. Deliberately. Ich habe es ganz bewusst gestoppt. He told me to stop it. Der Herr hat mir gesagt, ich muss es stoppen. Timek, right? He was there. Timek war mit uns. In the middle of my struggle to stop something that I thought again in my life was the work of God, but was yet another Christian denomination in Poland. In meinem eigenen inneren Kampf, wo ich gedacht habe, das ist jetzt das Werk des Herrn, aber in Wirklichkeit war es mein eigenes Werk. But they still say, you steal people from the churches. Und es war nur eine eigene Denomination, die wir gebaut haben. Und die Leute sagen, du stiehlst uns die Leute. What do you mean? What do you mean? Give me the proof. Und ich sage zu den Leuten, was meinst du? Beweis es mir. And they say, this is the proof. They go out and they never come back. Und die sagen, der Beweis ist, dass sie rausgehen aus unserer Gemeinde und nicht mehr zurückkommen. So? Ja und? I'm seriously, so? Ja. I didn't do anything. Ich habe gar nichts gemacht. They just went out. Sie sind einfach rausgegangen. You're probably boring. Wahrscheinlich warst du langweilig. What were they looking for in your church in the first place? Die erste Frage am Anfang, die ist die Frage, wonach haben sie überhaupt gesucht in deiner Gemeinde? What happened? Was ist geschehen? Did you ask them? No. Hast du sie gefragt? Nein. Just the act of standing up and going out is the betrayal einfach, of the church. Einfach, wenn man aufsteht und eine Gemeinde verlässt, hat man die Gemeinde bereits verraten. Just last sentences tonight from me. Die letzten Sätze von mir heute Abend. First of the last things. Der erste der letzten Sätze. It isn't important where you come from. in the spiritual churchy sense. Es ist auch nicht wichtig, wo du vom geistlichen Gemeindewesen herkommst. But where are you heading to? Sondern die wichtige Frage ist, wohin gehst du? You know what I mean? Versteht ihr mich? Where are you now? Wo bist du jetzt? You are somewhere or you going somewhere now in your spiritual life. Du bist heute irgendwo und du gehst irgendwo hin in deinem Geist, auf deiner geistigen Reise. This is the first thing. Start walking. Die erste Frage, die erste Sache, beginn zu gehen. I never said and I'm not going to say anything like go out of your church. Never. Ich habe das niemals gesagt. Please. Ich werde das auch niemals sagen, geh raus aus deiner Gemeinde. But if coming back to his kingdom, aber wenn du zurückkommst zu seinem Reich, to being obedient to him, the King Jesus only, ihm, den König Jesus, ganz alleine gehorsam if this, zu sein, if this journey means I have to leave my church, then well, so it be, but this is not what I'm saying. Wenn auf dieser Reise, dass du zu ihm zurückkommst, zum König, es bedeutet, dass du aus dieser Gemeinde rausgehst, dann soll es so sein, aber ich sage das nicht. Is it clear what I've just said? Ist das klar? If you think you heard me saying leave, go out of your church, no, it wasn't me. Wenn du denkst, dass ich gesagt habe, dass du gehört hast, dass ich gesagt habe, geh aus deiner Gemeinde raus, das habe ich nicht gesagt. You always in the spiritual realm have to know where you're heading to. And not what you're supposed to leave behind. In der geistigen Welt musst du immer wissen, wohin du dich bewegst und nicht, was du hinter dir gelassen hast. Jesus said to Simon Peter, Satan once. Jesus hat Petrus zu Petrus mal gesagt, Satan. Why? Warum? Because he said, you're not following me. Denn hat gesagt, du folgst nicht mir. What is the goal of your life? Was ist das Ziel deines Lebens? What is the goal of the church existence? Was ist das Ziel der Existenz der Gemeinde? To be the united gathering of God's people following the Lamb wherever he goes. Ein vereintes Treffen des Volkes Gottes, das dem Lamm nachfolgt, wo immer das Lamm hingeht. Who do you follow today, tonight? Wem folgst du heute Abend nach? Who are you going to follow tomorrow? Wem wirst du morgen nachfolgen? Wem? Who you ask for the direction? Wem wirst du morgen um Richtung für dein Leben bitten? Um Wegweisung? So listen, for tonight, the last thing. Das Letzte, das ich heute Abend sagen werde. Tomorrow, I am going to preach first, maybe not the first thing, but first of all, morgen werde ich am Anfang darüber reden, nicht vielleicht das Erste, aber am Anfang. The Father's love. Die Liebe des Vaters. Not only preach, but I'm going to pray tonight, maybe the whole night. Tomorrow we're going to pray for this experience. Ich werde heute Nacht darüber beten, vielleicht sogar die ganze Nacht, dass not, wir morgen auch dieses Erlebnis haben. I'm not talking about charismatic, shocking, orgasmic kind of like, do you know what I mean? Like, aha! This is not what I'm talking about. Und ich rede nicht über diese charismatische, orgasmische Erschütterung. Again, I don't want to hurt anybody here. I'm not saying this is not like, you know, I know Holy Spirit can do things like that. Ich möchte hier niemanden verletzen. Ich weiß, der Heilige Geist kann das tun. But this is very rarely connected to the real experience of God's love. Aber in Wirklichkeit ist das ganz, ganz selten wirklich mit der Liebe Gottes vereint. These phenomena are usually connected to some different types of healing, actually, of getting better. Ich bringe diese Erlebnisse normalerweise in Verbindung mit irgendeiner innerlichen Heilung, wo es dir dann besser geht. When you have the real experience of your Father's love, like Jesus wants you to have, wenn du die wirkliche Erfahrung, das wirkliche Erlebnis hast, der Liebe des Vaters, so wie Jesus will, dass du sie hast. You know what you have? You know what you feel? Weißt du, was du dann hast, was du empfindest? Peace. Friede. Right? He's not self-assurance. You are sure of him being with you all the time. Friede, nicht Selbstsicherheit, sondern die Sicherheit, dass er immer mit dir ist. You are not afraid anymore. There's no fear. Du hast keine Angst mehr, da gibt es keine Furcht mehr. You see, Our Father's name is love. Der Name unseres Vaters ist Liebe. And you know what is the only enemy of love in the Bible? Und weißt du, was der einzige Feind der Liebe in der Bibel ist? Is it hatred? Ist es Hass? Of course not. Nein. Because the real love can hate. Denn wahre Liebe kann auch hassen. And should hate. Und sollte hassen. Some of you are like, what happened now? Einige von euch schauen mich an, was ist jetzt geschehen? Like, you know, the real love hates sin. Wahre Liebe hasst Sünde. Love hates everything that hurts love's children. Liebe, wahre Liebe, hasst alles, was die Kinder der Liebe verletzt. So hatred is not anything opposite to love. So Hass ist nicht das Gegenteil There's von Liebe. Only one thing that is the real opposition to love, but not like, you know, has got no power, but still it's opposite to love. Es gibt nur eine Sache, die das Gegenteilige ist von Liebe, aber das keine Kraft, das ist die Sünde. You know what it is? Weißt du, was es ist? Fear. Angst, Furcht. And fear only. Und nur die Furcht. Do you remember the first letter of John? Der erste Brief des Johannes. It's basically what he says. The only real power in this universe and in any universe you can imagine is love. Er sagt, die einzige Kraft in diesem Universum und in irgendeinem anderen Universum, das du dir vorstellen kannst, ist Liebe. Because God is love. Weil Gott Liebe ist. And you know that you're not in touch with God when you fear. Und du weißt, dass du nicht mit Gott in Verbindung bist, wenn du Furcht hast. So brother. So Brüder und Schwestern. You, what is your name? With the glasses and... Daniel. What? Daniel. Daniel? Daniel, yeah. For example. Nehmen wir zum Beispiel Daniel als Beispiel. I'm not saying you fear anything. Ich sage nicht, dass du von irgendwas Angst hast. I'm sure this is what the Holy Spirit wants you to hear tonight. Aber ich bin sicher, dass das der Heilige Geist will, dass du das hörst. This question. Diese Frage. Are you sure? You're not afraid of anything? Bist du sicher, dass du von nichts Angst hast? Are you sure? Are you sure you understand what does it mean? Bist du sicher, dass du vor nichts Angst hast? Weißt du, was das bedeutet? Are you sure the solutions you're looking for now are the right ones according to your Father's will? Bist du sicher, dass die Lösungen, für die du jetzt Ausschau hältst, dass die wirklich auch der Wille des Vaters sind? Because the solution is simple. Denn die Lösung ist ganz einfach. Your Father is the solution. Dein Vater ist die Lösung. Brothers, sisters, sitting here. Geschwister, die heute Abend hier sitzt. This is my question. Hier ist meine Frage. Are you afraid of anything? Habt ihr vor irgendetwas Angst? Are you afraid about anything coming to you tomorrow, on Monday, next year? Habt ihr Angst, dass morgen oder am Montag oder nächstes Jahr auf irgendetwas zustoßen könnte? Do you still have any fear in your heart? Habt ihr irgendwelche Furcht in eurem Herzen? Are you afraid that someone is going to reveal something shameful about your life from yesterday? Habt ihr Angst, dass irgendjemand etwas Schändliches von eurem Leben von gestern offenbaren könnte? Please check out your heart tonight. Please do it. Begutachtet mal euer Herz heute And do it Abend. Honestly. Don't talk to anybody. Und macht das ganz ehrlich. Redet mit niemand drüber. Except for your father. Außer zu deinem Vater. Through Jesus. Durch Jesus. In the Holy Spirit. Im Heiligen Geist. But if you discover any fear, aber wenn du irgendwelche Angst entdeckst, know this thing. Dann musst du Folgendes wissen. The only solution is your Father. Die einzige Lösung ist dein Vater. Please again listen to the Holy Spirit, not to me. The only solution is your Father, not his love. Hört auf mich und hört auf den Heiligen Geist und nicht auf mich. See, die einzige Lösung ist der Vater und nicht seine Liebe. It's one of the crazy things we believe in as Christians. Eine der verrückten Dinge, die wir als Christen glauben. That there's this father figure and he's got some type of energy towards us and this is love. That's why we say he loves us. Da gibt es diese Vaterfigur und diese Vaterfigur hat diese Energie uns gegenüber und diese Energie ist Liebe, darum sagen wir, er liebt uns. But this is not true. Aber das stimmt nicht. He doesn't love us. Er liebt uns nicht. He is the love of us. Do you understand what I'm saying? Er ist unsere Liebe. This is totally different. This is totally different. You see, I love my son. Do you understand that? Das ist ganz anders. I love him. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe ihn. Craziness. Verrückt. I love him. would do anything for him. Ich würde alles für ihn tun. I'm not sure about dying for you. Ich bin mir nicht sicher, ob ich für dich sterben würde. Maybe, but I'm not sure, right? Vielleicht, aber ich bin mir da nicht sicher. For him, if it is necessary, kill me right now. Für ihn, wenn es nötig sein würde, kannst du mich jetzt umbringen. But you see, I love him. I am his father. Ich liebe ihn, ich bin sein Vater. But I am not the love of him. Do you understand? Aber ich bin nicht seine Liebe. Versteht ihr das? I am sometimes, very often actually, I am a carnal person. Manchmal bin ich eine sehr fleischliche Person. A selfish man. Ein selbstsüchtiger Mensch. Do you understand? Versteht ihr das? Whenever we say that God loves us, we still can imagine him and think about him like about any other father figure. Wenn immer wir sagen, Gott liebt uns, dann denken wir an ihn, so wie auch über eine andere Vaterfigur denken. Obviously, God loves us, obviously. Natürlich liebt Gott uns. But you know, sometimes he's not nice. Aber manchmal ist er nicht nett. What time is it? Because 7 to 10. Yeah. Okay, I'm going to land. Okay. The eagle is going to land. Ich werde landen. Der Adler wird landen. You see, when you start experiencing Father as love, not someone who loves you, but as the love itself, wenn du den Vater als Liebe selbst erlebst und nicht nur als jemand, der dich liebt, you will finally live your eternal life, not your carnal life. Dann wirst du endlich beginnen, dein ewiges Leben zu leben und nicht dein fleischliches Leben. This is the definition of eternal life in the Bible. The only one. What is the eternal life? Und das ist die einzige Definition von ewigem Leben in der Bibel. Was ist ewiges Leben? Gospel of John. We're going to talk about it more tomorrow. It is to know the Father and his Son. Morgen werden wir darüber reden. Im Evangelium Johannes steht geschrieben, ewiges Leben ist den Vater und seinen Sohn zu kennen. Not to know about him, but to have them inside. Nicht von ihnen oder über ihnen etwas zu wissen. To be fulfilled by their presence. Sondern sie in dir zu haben, durch ihre Gegenwart erfüllt zu sein. When you know you're fulfilled by their presence, the Father and the Son in their spirit. Wenn du weißt, dass du erfüllt bist von ihrer Gegenwart, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, when you're not afraid of anything, dann bist du, hast du von nichts mehr Angst. When you don't even remember what the fear is, du kannst dich nicht mal daran mehr erinnern, was deine Ängste waren. You know? So tomorrow we're going to preach this, like how to finally get it, because it is given, we just didn't take it. Morgen werden wir dann darüber lernen, denn Es wurde uns bereits gegeben, aber wir haben es nicht genommen. We're going to preach it, we're going to teach it, we're going to pray for it together. Wir werden es lernen, predigen und dafür gemeinsam beten. But also tomorrow I am going to reveal to you the secret auch offenbaren of the number 666. Das Geheimnis der Zahl 666. I'm going to tell you everything about it that we need to know. Ich werde euch alles darüber erklären, was wir wissen müssen. Seriously. Ganz ernst. Tomorrow I'm going to tell you who is it. Morgen werde ich euch sagen, wer das ist. Now you understand that. Okay. But seriously, I'm going to. And by the way. Und übrigens. We. Anyway. And by the way. Und übrigens, it's okay, I'm seriously okay. Finishing. Er kommt zum Ende. We're going to learn one of the most important biblical principles. Wir werden eines der wichtigsten biblischen Prinzipien lernen. That we need to remember about. Die wir immer uns in Erinnerung halten müssen. Yeah. And the last, very last thing. It is now. Und jetzt ist das allerletzte gekommen, das ich sagen werde. I am sorry. Es tut mir leid. I want to apologize. Ich möchte um Entschuldigung bitten. You see, when I first met Reinhard and he started prophesying to me, als ich Reinhard das erste Mal traf und er begann über mich zu weissagen, one part of the prophecy was that well, you didn't lose the years you think you lost. Ein Teil der Weissagen war, du hast die Jahre nicht verloren, die du gedacht hast, dass du sie verloren hast. I, the Lord myself, gave you this experience of the worst type of religion. Ich, der Herr, habe dir diese Erfahrung gegeben, das Schlimmste an Religiosität zu erleben. To be now the voice for Catholics, for Jehovah's Witnesses, for Adventists, for different religions, but especially for religious evangelicals. Damit du jetzt die Stimme sein kannst für die Katholiken, für die Adventisten, für die Zeugen Jehovas, aber ganz besonders für die evangelikalen religiösen Leute. So you know, the prophecy, I was like, yes, Lord! So das prophetische Wort war, ich habe gesagt, Halleluja! Ja, Herr, Halleluja! Halleluja, give it to me! Gib's mir, Herr, gib's mir! And the next sentence was, you're going to be my plow. Und I said that? Yeah? Und der nächste Satz war, du wirst mein Pflug sein. Okay. Doesn't sound, you know, like there's the Superman and Batman and like I'm a plowman, like das hört sich nicht wirklich fantastisch an. Es gibt Superman und Batman, aber einer, der pflügt. But okay. Aber okay. It's always something. So zumindest war es etwas. But he continued, I mean, the Holy Spirit through him continued. Der Heilige Geist sprach durch ihn weiter. You are going to be my plow, du wirst mein cutting through the hearts of my people. Du wirst mein Pflug sein, der durch die Herzen meiner Kinder schneiden wird. And hurting them. Und du wirst sie wehtun. Du wirst ihnen wehtun. Almost killing some of them. Einige von ihnen wirst du beinahe umbringen. They're going to feel spiritual pain. Sie werden geistliche Schmerzen fühlen. Emotional, even outrage. Sie werden auch emotionale, einfach emotional auszucken. Some of them are going to hate you, even. Einige werden dich sogar hassen. But I need you to do this work, to be a plow for me. Aber ich brauche es, dass du diese Arbeit für mich tust, dass du ein Pflug sein wirst because, für mich. Because for some religious Christians, denn einige religiöse Christen, this is the only way to open the hearts for the seed of my word, my real word. Das ist die einzige Art und Weise, wie ihr Herz geöffnet werden wird für den Samen meines wahren Wortes. So, don't hesitate, just do it. So, halte nicht zurück, mach's einfach. Zögere nicht, mach's einfach. I'm not going to apologize. Like, even if you will allow your heart to be hurt like this, to be open like this, and you allow the Word of God to be so into you, again, it's okay. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Wenn du es erlaubst, dass dein Herz aufgemacht wird und dass der Same des Wortes Gottes in dich hineingesät werden kann, dann ist das okay. But I know it's going to hurt. Some Aber of you. Many weiß, of you. Ich weiß, vielen von euch wird es wehtun. And this is not my intention. Also, this is not, you know, the Lord's intention, but this might happen. Das ist to you. Niemals meine Intention und das ist auch nicht die Intention des Herrn. Aber es muss an vielen von euch geschehen. And it probably happened already to some of you tonight. Und vielleicht ist es für einigen, wahrscheinlich ist es einigen euch, von euch heute Abend schon so gegangen. So I'm honestly asking you for forgiveness. So ich möchte euch ganz ehrlich um Vergebung bitten. Because I'm not going to stop and I'm not going to hesitate. Denn ich werde nicht aufhören und ich werde auch nicht zögern. Please, the words, I am going to quote the Holy Bible a lot. Ich werde in den nächsten Sessions die Bibel, die Heilige Bibel, sehr viel zitieren. A lot. Viel. And I'm going to explain sometimes like the word by word what it really says. Und ich werde vieles davon erklären, was es Wort für Wort genau it is, sagt. It is not me and not my voice sometimes hurting your heart. Es ist nicht ich bin's nicht, auch meine Stimme ist es oft nicht, die deinem Leben wehtut, you deinem see, Herzen wehtut. It is the lie or many lies that already touched with a very bad touch your heart before. Viele Lügen, die haben bereits dein Herz sehr, sehr stark berührt in der Vergangenheit. Please stop listening to me. Hör auf mich zu hören. Stop listening to me. Hör auf mich zu hören. Even to Reinhard. Auch auf Reinhard hört nicht. Stop listening to any human beings as authorities in the church, start, maybe for some of you it is going to be the night, tonight, start listening to the Holy Spirit. Für viele von euch ist vielleicht heute der Abend, wo ihr diese Entscheidung trefft, aber hört auf irgendeine menschliche Autorität in der Gemeinde zu hören, hört nur auf den Heiligen Geist. You might feel some pain. Vielleicht empfindest du Schmerz. But it's going to be the best massage you've ever had. Aber das wird die beste Massage sein, die du je gehabt hast. And you're going to be perfect forever. Und dann wirst du für immer vollkommen sein. Thank you. Danke.